Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Seit vielen Jahren wartet die Berliner Öffentlichkeit vergeblich darauf, dass endlich die Zusammenhänge und Hintergründe im sogenannten Neukölln-Komplex aufgearbeitet werden. Es gibt bereits einzelne gerichtliche Untersuchungen, aber es gibt seitens der Polizei keine Versuche bzw. mehr Verhinderungsversuche, endlich Licht ins Dunkel zu bringen, wie Nazis über Jahre schwere Verbrechen in Neukölln verüben konnten, ohne dass die Polizei ihnen in irgendeiner Form Einhalt gebot. Und es gibt inzwischen schon einen zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss darüber. Auch dort wird zwar viel interessante Detailarbeit gemacht, aber das große Bild will sich trotzdem nicht so recht erschließen. Vergangene Woche war bereits die 26. Sitzung. Vorgeladen war unter anderem die amtierende Polizeipräsidentin Frau Barbara Slowik. Auch sie wollte nicht viel zur Erkenntnis beitragen. Sie stand aber hinterher am Rande einer Kundgebung von Betroffenen und Initiativen aus Neukölln, die seit dieser Untersuchungsausschuss läuft immer parallel davor sind und Kundgebungen machen und die Aufklärung fordern. Und ihr werdet vielleicht nicht überrascht sein zu hören, dass Teilnehmerinnen dieser Kundgebung mehrfach den Rücktritt von der Polizeipräsidentin forderten, weil ihr Verhalten langsam den Skandal noch toppt, der in vielen einzelnen Bereichen der Berliner Polizei eh schon lange zu beobachten ist, wenn es um den Umgang mit Neonazis geht, die mögliche Weitergabe von Informationen an genau dieselben und Gefährdung von Betroffenen und Opfern rechter Gewalt in dieser Stadt. Ihr hört im folgenden Aufnahmen, die dort entstanden sind auf dieser Kundgebung. Ich wünsche eine interessante Unterhaltung. Bevor wir richtig einsteigen, noch ein wenig Musik. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal, Berlin ist pleite, Berlin hat nicht, Berlin, du kannst mal mal. Von Frohnau bis an den Wannsee, von Spandau bis Marzahn, ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann. Wo sind die Jollen in 20er Jahre geblieben? Wo ist die Jollen in Berlin? Ja, da sind wir doch damals raus mit Kind und Kehl zu der Laubbibabner-Thiel. Da war das Kindel noch frisch und der Kommunismus eine Möglichkeit. Aber heute sieht er nur noch botzenweit und breit. Ich sag doch, die Metropole von der Spree, das ist passé. Ja, und was ist übrig geblieben? Ja. Hundescheiß und Taubdreck. Und das sind so tief, das kriegst du nicht mehr, ey. Dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite. Berlin hat nicht. Berlin, du kannst mal. Von Frohnau bis an den Wannsee. Von Spandau bis Marzahn. Ich halt's nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Berlin, du kannst mal. Und ist auch nichts mehr los, ja? Ich in der Kneipe drin, sitzen da so ein paar Penner drin. Und das schimpft sie dann die Aufsehen von Berlin. Ja, ja, aber was anderes, wa? Ja. Ist auch alles immer teurer geworden, ja, wa? Und das nennen sie dann Reform. Ja. Für einen Sechser bin ich damals raus bis dahin. Ich seh, hör auf, heute zahlt sie umgerechnet mehr als 4 Märker für die Fuzzis von der BVG. Ja, also, ich weiß nicht, wie soll das weitergehen? Die streichen die fetten Löhne ein, während unser eins voll Hunde gehen. Aber die Leute machen ja auch nichts. Da bist du doch allen bekannt. Ach komm, hör auf, die hat doch seit 87 keinen Supermarkt mehr gebrannt. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite. Am 15. März gab es eine Kundgebung von Betroffenen rechter Gewalt in Neukölln, als auch Initiativen, die dort aktiv sind, die Forderungen haben nach Aufklärung der Verbrechen der Nazis und der Zusammenarbeit oder der möglichen Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei. Ihr hört jetzt Töne, die dort aufgenommen wurden, Forderungen, die dort erhoben wurden. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Normalerweise sage ich jetzt immer guten Morgen, weil wir normalerweise die Kundgebung, die wir regelmäßig zu den Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex vor Beginn des Ausschusses durchführen. Und deshalb stehen wir um 8.30 Uhr hier. Heute sage ich mal guten Tag, weil wir haben ja 15.30 Uhr und heute führen wir die Kundgebung mal nach dem Untersuchungsausschuss durch. Ich glaube, es ist heute die 27. Sitzung gewesen, oder sie läuft ja gerade noch, des Untersuchungsausschusses. Was erwarten wir vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex? Das ist eigentlich ganz einfach. Aufklärung und Konsequenzen für Täterinnen und Unterstützerinnen. Betroffene des Neukölln-Komplexes, eine jahrelang Neonazi-Terrorserie in Neukölln, die Berliner VVM-BDA, die Initiative für die Aufklärung des Mords am Burak Bektaş und weitere solidarische Initiativen organisieren regelmäßig am Tag der Sitzung Kundgebung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Mit diesen Kundgebungen möchten wir die Abgeordneten im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Neukölln 2, wie er mittlerweile heißt, ermuntern, etwas weniger gemächlich zu ermitteln und den Ermittlungsbehörden und den Täterinnen etwas energischer auf die Pelle zu rücken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Heute, am 15. März, ist auch Dr. Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin, als Zeugin vor den Untersuchungsausschuss geladen. Sie wird gerade noch verhört. Erst vor kurzem gab es wieder mal einen Skandal in ihrer Behörde. Ein Staatsschützer ließ 387 Ermittlungen gegen rechts einfach liegen. Noch dazu handelte es sich bei dem verantwortlichen Beamten um den früheren leitenden Kommissar im immer noch ungeklärten Mordfall Burak Bektaş. Im Innenausschuss sagte Slowik am 27. November 2023 dazu, dass der Grund für die fast 400 nicht erfolgten Ermittlungen gegen rechts nicht politisch motiviert sei. Verharmlosungen dieser Art kennen wir seit Jahren. Auch den Zusammenhang zum Mordfall Burak Bektaş spielte sie anfangs herunter. Der 15. März, also heute, ist überdies der Tag gegen Polizeigewalt. Und da würden wir doch gerne wissen, worum das Disziplinarverfahren gegen den Polizisten Stefan Kollmann, der jahrelang für die EG Rex in Neukölln arbeitete und der 2022 rechtskräftig für einen rassistischen Angriff auf den geflüchteten Jamil Yamadi wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wurde, immer noch nicht abgeschlossen worden ist. Tja, das können wir Frau Slowik jetzt nicht fragen, weil sie noch oben sitzt und ich vermute auch, dass sie nicht zu uns kommen wird, zu dieser Kundgebung. Wir hören immer wieder, es gäbe keine rechten Strukturen in den Ermittlungsbehörden, alles nur Einzelfälle. Ja, mehr oder weniger hat das Frau Dr. Slowik heute auch wieder so bestätigt, mit einer kleinen Einschränkung: ab 10 Einzelfällen wird das bei der Polizei als Fälle behandelt. Was da der Unterschied ist, weiß ich auch nicht genau. Es bleibt also bei den Einzelfällen. Unsere gravierenden Zweifel in der Bearbeitung von Straftaten rechter Täter, auch in den Ermittlungsbehörden, werden aber immer wieder bestätigt. Die Befragung der Mitarbeiterinnen der Ermittlungsbehörden helfen bisher wenig bei der Aufklärung vergangener Skandale. Das konnten wir auch heute wieder feststellen. Was muss noch passieren, damit rechte Strukturen innerhalb der Ermittlungsbehörden aufgedeckt werden? Das wurde auch heute Frau Slowik gefragt. Die Antworten darauf spare ich mir. Nach unserer Überzeugung braucht es die demokratische Kontrolle dringender denn je. Wir wollen nicht zulassen, dass das Handeln der Ermittlungsbehörden im Dunkeln bleibt. Er braucht aber auch eine Polizeipräsidentin, die das Thema nicht permanent herunterspielt. Deshalb fordern wir den Rückzug von Frau Dr. Slavek. Das kommt von der Initiative Basta Britz. Und diese Forderung möchten wir hier auch nochmal unterstützen. Ja. Was übrigens uns natürlich jedes Mal nervt und was wir fatal falsch finden, dass in einem Ausschuss, der rechte Straftaten aufklären soll, der rechte Umtriebe in der Polizei aufklären soll, auch Vertreterinnen der AfD sitzen, wie auch heute wieder. da wird doch der Bock zum Gärtner gemacht. Es ist übrigens ganz interessant, es gibt jetzt mittlerweile ein Urteil darüber, nein, AfD-Vertreterinnen müssen nicht gewählt werden von Parlamentarierinnen. Nein, Parlamentarierinnen müssen keinen AfD-Stadtrat wählen, wenn sie das nicht wollen. Wir fragen uns nach wie vor, warum denn hier die Parlamentarierinnen einen AfDler in den Untersuchungsausschuss gewählt haben. Da sind wir ganz gespannt auf die Antworten. Ja, das war's erstmal für den Anfang. Wir hören Musik und dann kommen weitere Beiträge. Im Folgenden sprachen zwei Rednerinnen über konkrete Verbrechen, die im Neukölln-Komplex passiert sind. Eines der ersten, womit sie einstiegen, war der Mord an Luke Holland durch einen Nazi, der sogar dafür verurteilt wurde. Zielinski mit einer Schrotflinte ermordet. Beide Taten wurden und werden von der Berliner Polizei nicht in Zusammenhang zueinander, das haben wir heute auch nochmal gehört, und mit dem Neukölln-Komplex gebracht. Dabei tauchte der Neonazi Z schon in den Akten zu Burak Bektaş auf. Ein Beamter schrieb daneben, dass der Neonazi nicht in Verdacht stehe, da er keine Verbindung nach Neukölln habe. Obwohl er wegen Waffendelikten aktenkundig war, sich in Tatortnähe aufgehalten und dort familiäre Anbindungen hatte. Z wurde im Juli 2016 zu 11 Jahren und 7 Monaten wegen Mord ohne Motiv verurteilt. Der Richter erkannte keinen extrem rechten Hintergrund an, obwohl in seiner Wohnung diverse Neonazi-Devotionalien, mehrere Waffen und 1 Kilo Schwarzpulver gefunden wurden. KennerInnen der rechten Szene in Berlin war früh klar, dass die Neonazis Sebastian T., Thilo P. und Julian B. zu den Hauptverdächtigen dieser Serie gehören mussten, da sie in Neukölln aktiv waren und für diverse Übergriffe bereits bekannt. Diesem Wissen von Betroffenen und AktivistInnen stehen bis heute ausbleibende Ermittlungsergebnisse gegenüber. Denn außer dem Mord an Luke Holland wurde so gut wie kein Fall aufgeklärt. Obwohl die Täter lange observiert und diverse Ermittlungsgruppen gegründet wurden, gab es nur wenige Ergebnisse und erst sehr spät Hausdurchsuchungen und Anklagen. Das zeigte sich auch in dem Prozess gegen Sebastian T., Thilo P. und weitere, der von Mitte 22 bis Anfang 2023 am Amtsgericht Tiergarten stattfand. Diese Netzwerke in Neukölln reichen bis in die 1990er Jahre zurück. Den Hauptverdächtigen kann eine Mitgliedschaft oder enge Verbindung zum nationalen Widerstand Berlin nachgewiesen werden, der von 2009 bis 2012 sehr aktiv war, was auch die Hochphase der Terrorserie war. Sie waren zudem in verschiedenen regionalen und überregionalen Netzwerken und Parteien aktiv, wie der AfD Neukölln und dem Dritten Weg. Das verschaffte ihnen die Kapazitäten, Strukturen und die Unterstützung, um eine solche Terrorserie zu begehen. Dieses Umfeld spielte aber weder in den Ermittlungen der Polizei, noch im Prozess, noch hier im Untersuchungsausschuss eine entscheidende Rolle. Die Aufarbeitung und Thematisierung der Netzwerke ist vielmehr maßgeblich durch Betroffene und Engagierte sowie Antifa-Recherchen und investigativen Journalismus vorangetrieben worden. Die fehlenden Ermittlungsergebnisse wurden von Betroffenen und Unterstützenden immer wieder darauf zurückgeführt, dass Mitglieder der Berliner Polizei selbst in die rechte Szene verwickelt waren oder dieser nahe standen und stehen. Bekanntestes Beispiel ist der Polizist Stefan Kollmann, Mitglied der operativen Gruppe Rechtsextremismus, genannt OG Rex, deren Kernaufgabe, in Zitat, die Netzwerkpflege und Beratung von aktiven Initiativen und Bündnissen gegen Rechts sowie von Opfern oder potenziell gefährdeten Personen rechter Gewalt in Neukölln war. Kollmann beging am 5. April 2017 am S-Bahnhof Karlshorst einen schweren rassistischen Übergriff auf eine geflüchtete Person. Erst nach 5 Jahren wurde er wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Eine rassistische Tatmotivation sah die Richterin als gegeben an. Fatalerweise wurde das gesundheitlich beeinträchtigte Opfer zu Beginn der Corona-Pandemie rechtswidrig nach Afghanistan abgeschoben. Persönlich genehmigt vom damaligen Innensenator Andreas Geisel. Ein Disziplinarverfahren gegen Kollmann wurde bis zur Urteilsverkündung 5 Jahre nach dem brutalen Übergriff ausgesetzt. Bis heute befindet sich Kollmann weiter im Dienst, während das Disziplinarverfahren läuft. Seine Vorladung für den hiesigen Untersuchungsausschuss umging er 2-mal mit einer Krankmeldung. Abermals war Kollmann in einen Skandal verwickelt, als in seinem Spind auf seiner Dienststelle ein Schlüssel für ein privates Waffenschließfach gefunden wurde. Skandale gibt es aber nicht nur bei der Polizei. Matthias Fenner, Oberstaatsanwalt und viele Jahre Leiter der Abteilung für die Verfolgung politischer Delikte in Berlin, hatte laut Chat zwischen Thilo P. und einer weiteren Person bei einer Zeugenvernehmung von Thilo P. 2017 Sympathie für die AfD geäußert und gesagt, Thilo P. müsste sich vor nichts fürchten. Der ermittelnde Dezernent Uwe Storm hatte diesen deutlichen Hinweis aus den Ermittlungsakten unterschlagen und Fenner gedeckt. Dieser war davor schon lange als rechter Hardliner bekannt. Er wurde 2020 zwar versetzt, ist aber bis heute Prüfer im 2. juristischen Staatsexamen. Im Untersuchungsausschuss, der diese Ermittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden im Neukölln-Komplex unter die Lupe nehmen soll, sitzen alle gewählten Fraktionen. Auch die AfD ist Teil des Ausschusses, obwohl einer der Hauptverdächtigen Mitglied der AfD Neukölln war. Für die Betroffenen, die als ZeugInnen aussagen, stellt es eine zusätzliche Belastung dar, da sie sich auch von den Mitgliedern der AfD befragen lassen müssen. Zudem hat die AfD somit Zugang zu allen Akten und weiteren persönlichen Informationen. Seit Juni 2023 werden ZeugInnen aus der Polizei befragt, unter ihnen der Leiter des LK Berlin, Christian Steioff, viele weitere führende Polizeibeamtinnen, bis zu Mitgliedern der Polizeiabschnitte in Neukölln-Süd und heute eben der ehemalige Polizeipräsident und die jetzige Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Übrigens, der ehemalige Polizeipräsident hat zu Fenner auf Nachfrage gar nichts sagen können und alles andere sind auch seines Wortes vielfach wiederholt nur Einzelfälle. Viele der PolizeizeugInnen fallen durch Erinnerungslücken und Nicht-Ernstnehmen der Betroffenen auf. Im ersten Teil des Untersuchungsausschusses sprach beispielsweise der Sonderermittler Herbert Diemer in Bezug auf die Betroffenen von Empfindlichkeit und stellte die Sichtweise aus dem eigenen Erleben, Zitat, den Ermittlungen, die sich an Regeln und Gegebenheiten orientieren, gegenüber. Dies zeigt, wie auch aktuell immer wieder Aussagen der PolizeizeugInnen, dass die Betroffenen von den Sicherheitsbehörden nicht ernst genommen werden. Eine Sitzung thematisierte die obskuren Datenabflüsse durch Mitarbeitende der Polizei Berlins. Schon beim Prozess gegen die Hauptverdächtigen war aufgefallen, dass diese sich immer besonders ruhig verhielten, wenn sie überwacht wurden. Michael E., früherer Leiter der Ermittlungsgruppe Resin, äußerte in seiner Vernehmung den Verdacht, dass während der Ermittlungen gegen die Hauptverdächtigen der Brandanschläge Informationen über Einsätze durchgestochen worden wären. In der Folge habe er daher auf weitere Einsatzkräfte aus der Berliner Polizei verzichtet. Sein Nachfolger hielt das nicht für notwendig. Zuletzt waren im Untersuchungsausschuss Mitarbeiter des Landeskriminalamts 53 geladen, das Dezernat im Staatsschutz, das für politisch motivierte Kriminalität von rechts zuständig ist. Ende 23 wurde hier abermals ein Skandal aufgedeckt, denn mindestens 387 Fälle wurden jahrelang nicht bearbeitet. Aktuell wird gegen den früheren Kommissariatsleiter Alexander H. und einen Sacharbeiter wegen des Vorwurfs der Strafvereitelung im Amt ermittelt. Alexander H. war der leitende Kommissar im Nordfall an Burak Bektasch und nicht nur, wie anfangs fälschlicherweise von Polizeipräsidentin Barbara Slowik behauptet, als Sachbearbeiter in Ermittlungen tätig. All dies macht deutlich, wie wichtig antifaschistisches Engagement in diesem Zusammenhang und immer ist, wie notwendig wohl auch in der Zukunft es bleiben wird. Nur solange die Betroffenen und ihre Unterstützerinnen nicht müde werden, für all die genannten Straftaten und Skandale Aufklärung zu fordern, wird sich in der Aufarbeitung des Neukölln-Komplexes noch etwas bewegen. Die Begleitung des weiteren Prozesses und des Untersuchungsausschusses durch eine kritische Öffentlichkeit und die Weitergabe der dort gewonnenen Informationen bleibt daher von zentraler Bedeutung. Deshalb schön, dass ihr heute alle da seid. Neukölln ist überall. Es geht darum, sich Neonazis und rechten Netzwerken überall und jederzeit entgegenzustellen, Verwicklungen der Sicherheitsbehörden zu benennen und zu bekämpfen und mit den Betroffenen rechter Hetze und Gewalt immer solidarisch zu sein. Dem Polizeistaatsdenken, laut dem eine kritische Untersuchung der Ermittlungsbehörden unerwünscht ist und folgenlos bleiben soll, muss entschlossen widersprochen werden. Danke. Unser Logo auf unserem Fahnentragen, schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus, singen laut Bella Ciao und strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier 10 Proleten ohne Furcht, durch Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreien Texte, die das Volk bewegt, weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen die Pistolen und Degen, ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf, Avanti Popolo, la riscossa, kommen im Dauerlauf. Mein Name ist Claudia von Chilieu. Ich bin seit Jahrzehnten betroffen vom rechten Terror in Neukölln. In der Galerie Olga Benario und durch einen persönlichen Brandanschlag auf unser Auto direkt vor dem Haus, wo nur durch glücklichen Zufall oder aufgrund meiner schwachen Blase Schlimmeres verhindert worden ist. Ich habe es normalerweise nicht so mit Formalien, aber ich begrüße Baha Haganipour, die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, die gerade zu uns gestoßen ist. Und deshalb möchte ich eine meiner Forderungen, ich weiß nicht, wie lange sie Zeit hat, bei uns zu bleiben, eine meiner Forderungen, die ich heute hier formulieren werde, als erstes erheben. Die Forderung, dass das AfD-Mitglied im Untersuchungsausschuss sofort abgewählt wird. Die Begründung, dass außer heute, wo die Polizeipräsidenten und Präsidentin befragt worden sind, er sowieso nicht an den Sitzungen teilnimmt. Nicht, dass wir ihn da vermissen würden, aber damit würde auch sein Referent abgezogen, der finanziert wird vom Abgeordnetenhaus und der dort als Beobachter steht und der Zugang zu allen sensiblen Akten hat. Wir werden jedes Mal als Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn es um sogenannte Geheimgeschichten gibt. Aber die AfD darf daran teilnehmen. Damit muss endlich Schluss sein. Und juristisch lässt sich das damit begründen, was Terra schon am Anfang darauf hingewiesen hat, auf das Urteil, was es gibt, dass Parlamentarier keine AfD-Leute wählen müssen in Funktion. Und ich glaube, ein Stadtrat hat noch eine wesentliche höhere juristische Rechtfertigung nach der gesetzlichen Lage als ein AfD-Mitglied in einem Untersuchungsausschuss. Also weg mit der AfD aus dem Untersuchungsausschuss. Ansonsten stehe ich hier deshalb auch ohne irgendwelches Papier. Ich spreche einfach aus meinem Bauch heraus, weil ich etwas sagen soll zu dem, was hier heute im Untersuchungsausschuss abgelaufen ist. Das lässt sich auch ganz einfach und kurz zusammenfassen. Zur Vernehmung des ehemaligen Polizeipräsidenten Herrn Kant, von 2012 bis 2018 war er im Amt. Ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Das ist nicht über meinen Tisch gegangen. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht. Aber es ist alles hervorragend gelaufen. Die Maßnahmen waren alles sinnvoll, von denen er gar nichts wusste, weil sie ja gar nicht über seinen Tisch gelaufen sind. Als besonders sinnvoll hat er uns angepriesen, dass 2013 aus dem LKA, das für rechte Kriminalität zuständig ist, die Hälfte der Mitarbeiter abgezogen wurden, weil da musste ja mal frischer Wind reinkommen. Aus meiner Sicht ist das eine Maßnahme, mit der man vertuschen wollte, dass dort welche Dreck am Stecken hatten. Wenn man da die Hälfte austauscht, da fragt ja niemand danach, ja, waren da eben 3 oder 4 drunter oder noch mehr, die da verwickelt waren in den NSU-Komplex. Und das Ganze wird uns verkauft, eben als frischer Wind in Ermittlung zu bringen. Das Ganze war sinnhaft, aber keiner der Abgeordneten hat nachgefragt, worin er einfach eigentlich diese Sinnhaftigkeit gesehen hat und was sich danach geändert hat, nämlich nichts zum Besseren. Ich fordere deshalb, dass mindestens die Hälfte der gesamten Polizei, die mit Recht zu tun hat, ausgetauscht wird, damit da endlich mal ein frischer Wind reinkommt. Und am besten fängt man bei der Spitze an, damit bin ich Frau Slowik, der zweiten Zeugin heute. Ich fordere, wie das andere auch hier tun, die Polizeipräsidentin muss endlich zurücktreten. Weil was hat sie heute hier erzählt im Untersuchungsausschuss, wie ernst sie von Anfang an den Neukölln-Komplex genommen hat. Wie gefährlich das war, was sich da von rechts an Kriminalität und an Straftaten aufgetan hat. Also ich erinnere mich, ich war jahrelang dabei, als im Innenausschuss auf jeder Sitzung immer wieder um das Thema gesprochen wurde, weil die Linken und vielleicht auch die Grünen das immer wieder auf die Tagesordnung gebracht haben. Und dort hat sie nur da gesessen und das Ganze bagatellisiert und alles von sich abgewehrt. Und so wird hier in diesem Untersuchungsausschuss permanent von den Polizeiobern gelogen. Und deshalb fordere ich, weil alle dort aufgefordert sind, weil der Untersuchungsausschuss gerichtliche Kompetenzen hat, die Wahrheit zu sagen und jedes Mal vom Ausschussaussitzenden darauf hingewiesen werden, dass endlich gegen alle diese Lügen, die hier aufgetischt werden, auch gerichtlich vorgegangen wird. Das, was eigentlich Not tut, sind nicht irgendwelche Details aufzuzählen. Wir haben aus dem vergangenen Bericht von der AZE da einiges wenige gehört, was im Laufe der 2 Jahre Untersuchungsausschuss hier rausgekommen ist. Das ist mehr, als wir, ehrlich gesagt, zumindest ich, erwartet habe. Das, was eigentlich das Interessante ist, ist den Einblick, den wir in Polizeistrukturen bekommen. Ich bin zwar Politikwissenschaftlerin, aber sehe mich nicht in der Lage, auch noch die umfassende Analyse dazu zu liefern. Und leider sind bisher im Untersuchungsausschuss keine kritischen Wissenschaftler, die sich mit Sicherheitsbehörden beschäftigen, von denen es ja einige bei uns in der Bundesrepublik und auch hier in Berlin gibt, aufgetaucht. Deshalb, damit diese Analyse möglich ist, hier gibt es umfassendes Material, von dem Sie sonst immer behaupten, Sie bekämen das nicht von der Polizei, das wäre schwierig, da überhaupt einen Einblick zu kriegen. Hier gibt es umfassendes Material und ich fordere deshalb, dass die Wortprotokolle sofort veröffentlicht werden aus dem Untersuchungsausschuss. Und nicht erst in 2 Jahren, vielleicht, wenn es dann irgendwelche geschönten Abschlussberichte gibt, weil das Ganze wird dann ja auch wieder unter Regierungskoalitionen, die letztendlich die Mehrheit haben, irgendwie politisch ausgekaspert. Und wir erleben das ja hier schon, dass es bestimmten Fraktionen im Untersuchungsausschuss nicht wirklich um Aufklärung geht, sondern nur ja, ihre Position zur Polizei durchzusetzen. Also mehr Personal, mehr Überwachungsstrukturen und so weiter und so fort. We'll be right back. Ihr hört Radioaktiv Berlin mit Markus am Mikrofon hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin könnt ihr uns hören auf der 88,4 und in Potsdam und einigen anderen Gegenden Brandenburgs auf der 90,7 UKW Megahertz. Wir sind heute mitten in einem Bericht über eine Kundgebung, die am vergangenen Freitag, den 15. März, stattfand vor dem Berliner Abgeordnetenhaus anlässlich der 27. Tagung des Untersuchungsausschuss 2 Neukölln-Komplex, also schweren Straftaten von Nazis und die Erfolge bzw. Misserfolge der polizeilichen Behörden dagegen vorzugehen und auch den Verdacht, dass es eine konkrete Zusammenarbeit oder Duldung oder auch Informationsweitergabe gab. Wir hören jetzt weitere Beiträge von dieser Kundgebung. Antifaschistinnen, heute stehe ich hier als antifaschistischer Aktivist und Überlebender der rechten Anschlagsserie in Neukölln, die ihm jegliche Hoffnung auf Gerechtigkeit durch unser Rechtssystem genommen wurde. Der Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex markiert einen weiteren Akt des scheinbar endlosen Dramas, in dem viele von uns sich im Stich gelassen fühlen. Die bisherigen Verfahren haben uns eine traurige Wahrheit vor Augen geführt. Die Behörden haben kein Interesse an einer umfassenden Aufklärung im Neukölln-Komplex. Stattdessen werden die Ausreden, warum dieser Staat bei der Aufklärung der rechten Anschlagsserie versagt hat, immer wieder von unterschiedlichen Personen, insbesondere aus den Reihen der Polizei, wiederholt. Dass meine Familie und ich hätten sterben können, weil das LKA uns trotz ausreichender Informationen nicht gewarnt hat, wird mit menschlichem und technischem Versagen abgetan. Das kennen wir auch schon aus Hanau und den NSU-Morden. Und daher gilt damals wie heute die ganz klaren Worte der kürzlich verstorbenen Holocaust-Überlebenden und Antifaschistin Esther Bejerano: Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Während für dieses sogenannte Versagen aus Reihen der Sicherheitsbehörden niemand zur Verantwortung gezogen wird und der Untersuchungsausschuss, den wir Betroffene uns hart erkämpft haben, zum Fiasko ausläuft, wird der Gerichtsprozess gegen die mutmaßlichen Täter in die nächste Runde gehen. Ein ehemaliges AfD-Vorstandsmitglied und ein ehemaliger Kreisvorsitzender der NPD in Neukölln saßen mit drei weiteren Nazis auf einer Anklagebank im selben Gerichtssaal und wurden in erster Instanz von der Richterin allesamt als Einzeltäter abgearbeitet. Dass es sich hierbei um eine organisierte Gruppe handelt, die für mehrere Brandanschläge, Morddrohungen, ja vielleicht sogar für den Mord an Burak Bektaş und Luke Holland mitverantwortlich sind, wird ignoriert. Dadurch sind die ganzen Indizien der Generalstaatsanwaltschaft, die zur Verurteilung führen müssten, nicht ausreichend. Diese organisierte Gruppe von Neonazis um Sebastian T. haben unseren Bezirk regelrecht über Jahre terrorisiert, politische Gegner, engagierte Personen bedroht und deren Daten auf Feindeslisten platziert und immer wieder Verbindungen zu Sicherheitsbehörden. Der Neukölln-Komplex bleibt ein düsteres Rätsel, während die Opfer weiterhin unter der Last von Bedrohungen und Angriffen leiden. Stattdessen werden milde Strafen für Nebentaten ausgesprochen, als ob die Lebensrealität der Opfer und die Schwere der Verbrechen keine Beachtung finden würden. Zusammengefasst: Fragen zum offensichtlichen Versagen der Sicherheitsbehörden bleiben unbeantwortet. Der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses verspricht mehr Aufklärung, doch wir, die Betroffenen, können diesem Versprechen kaum Glauben schenken. Staatsschutzchef räumte erst kürzlich erneut sogenannte Versäumnisse der Polizei beim Anschlag auf meine Familie und mich ein. Die Polizeipräsidentin bestätigt das. Doch warum werden diese Akten nicht für den Untersuchungsausschuss freigegeben? Wenn die Behörden schon Fehler und Versäumnisse zugeben, dann ist doch die Freigabe meiner Akten für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um genau diese Versäumnisse der Behörden zu checken, umso wichtiger. Aber nein, der Berufungstermin vor Gericht wird immer weiter nach hinten geschoben und mit "der Fall ist noch nicht abgeschlossen" die Nichtfreigabe der Akten zu begründen. Es bleibt ein Skandal und deshalb fordern wir Betroffene der rechten Anschlagsserie in Neukölln: Gebt endlich die Akten frei. Und falls die Presse hier ist, das ist sehr wichtig, dass ihr darüber auch schreibt: Gebt endlich die Akten frei. Diese Forderung ist nicht nur ein Schrei nach Transparenz, sondern auch ein Ausdruck unserer Frustration und Enttäuschung über ein Rechtssystem, das uns im Stich gelassen hat. Die Freigabe der Akten ist ein Mindestmaß an Verantwortung, das die Polizei und Staatsanwaltschaft uns nach dem eklatanten Versagen in der Aufklärung schulden. Doch selbst diese bescheidene Forderung wird von bürokratischen Hürden und einem undurchsichtigen Netzwerk des Schweigens behindert. Wir stehen hier nicht nur, um Akten zu fordern, sondern um die gebrochenen Versprechen unseres Rechtssystems anzuprangern. Wir Betroffene sind Zeugen eines Systems, das uns im Stich lässt und Neonazis und ihre Unterstützerinnen, die für unser Leid verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft zieht. Das, was uns bleibt, ist die antifaschistische Organisierung und Mobilisierung auf den Straßen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, mein Name ist Christiane Schott von der Bürgerinitiative BASTA. Wir stehen seit März 2018, also 6 Jahre, jeden Donnerstag von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr vor dem Landeskriminalamt als Mahnwache. Inhalt dieser Mahnwache betrifft die Aufklärung von Anschlägen mit rechtem politischem Hintergrund im Bezirk Neukölln-Gritz. Also Neukölln-Komplex. In den letzten Jahren hatten wir mehrfach schriftlichen Kontakt mit Frau Dr. Slowik. Unter anderem handelte es sich von BASTA angezeigten und verurteilten Polizisten, der sich in unserer Mahnwache rechtsradikal äußerte. In unterschiedlichen Briefen von Seiten von Frau Dr. Slowik gab es folgende Aussagen. Aus ermittlungstechnischen Gründen kann sie sich nicht äußern. Es bestehe keine Zuständigkeit oder sie hat unsere Fragen überhaupt nicht beantwortet. Die Krönung dieses Verhaltens betraf dann den November 2023, als es um rund 300 gefundenen, nicht bearbeiteten Ermittlungsakten des LKA-Kommissariats 533 ging. Zuerst wurde eine falsche Anzahl der Ermittlungsakten genannt. Diese musste korrigiert werden, aber auch sehr schnell behauptete die Polizeipräsidentin, dass diese Ermittlungsakten nichts mit dem Neuköllner Komplex zu tun hätte. Das ist eine Lüge. Der zu ermittelnde Polizist war für die Ermittlungen Bektasch zuständig. Frau Dr. Slowik gab nur das zu, was Journalisten und NGOs mittlerweile beweisen konnten. Wir fordern deshalb erneut Frau Dr. Slowik zum Rücktritt auf, da sie bisher keine Verantwortung übernommen hat für ihre Pannen ihres Hauses, der Dilettantismus ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was wir zu Genüge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehört haben, unbeabsichtigte oder beabsichtigte Nichtbearbeitung von Ermittlungsakten ihrer Behörde. Frau Dr. Slowik, treten Sie zurück. Radioaktiv Berlin, ihr hört heute einen Beitrag über eine Kundgebung, die die Sitzung des 27. Untersuchungsausschusses 2 im Neukölln-Komplex begleitete, und zwar am vergangenen Freitag, dem 15. März, vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Als nächstes hören wir einen Beitrag der Initiative in Gedenken an Burak Bektasch. Wer das ist, ein Mensch, der von einem Rassisten ermordet wurde, und was dort genau passiert ist, beziehungsweise alles nicht passiert ist. Und dass es demnächst auch eine Gedenkkundgebung an seinem Todestag, nämlich am 6. April, geben wird. Das hört ihr alles jetzt in dem Beitrag, der gleich folgt. 12 Jahre ohne Burak, 12 Jahre ohne Aufklärung. Burak Bektasch wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 in Berlin-Neukölln vor dem Krankenhaus Britz erschossen. Die Tat wurde seit nunmehr 12 Jahren nicht aufgeklärt. Wir fragen nach 12 Jahren noch immer: War das Motiv Rassismus? Zusammen mit Buraks Familie und Freundin wollen wir Burak am 6. April um 15 Uhr anlässlich seines Todestages gedenken und euch alle dazu einladen. Die Familie, Freundinnen und UnterstützerInnen kämpfen seit 12 Jahren für Aufklärung und Gewissheit. Melek Bektasch, Buraks Mutter, sagt: Es gibt viele Fragezeichen, viele offene Fragen. So einen Mord haben wir nicht verdient. Niemand hat das verdient. Ich will von den verantwortlichen Behörden den Mörder meines Sohnes. Zuletzt wurde öffentlich, dass im LKA Berlin 387 Fälle rechtsextremer Straftaten nicht bearbeitet wurden. Der Kommissariatsleiter, gegen den nun intern ermittelt wird, war auch leitender Mordermittler im Fall Burak Bektasch. Hierzu fragt Melek Bektasch: Mit welchem Gewissen konnte dieser Kommissar als ein Vertreter des Staates mir in die Augen schauen und sagen: Frau Bektasch, ich verstehe Sie sehr gut. Wir suchen unter jedem Stein. Den vielen offenen Fragen zu den Ermittlungen im Mord an Burak und einer Serie an rechtsextremen Straftaten in Neukölln soll seit 2022 im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nachgegangen werden. Diesen Untersuchungsausschuss haben wir lange gefordert. Die bisherigen Ergebnisse sind allerdings alles andere als zufriedenstellend. Auffallend viele ZeugInnen aus Behörden vermeiden es systematisch, wichtige Fragen zu beantworten. Sie können sich beispielsweise an relevante Sachverhalte nicht erinnern. Oder es liegen keine Aussagegenehmigungen vor. Die Präsenz der AfD in dem Gremium ist eine Zumutung und ein Sicherheitsproblem für die Betroffenen. Wir rechnen damit, dass der Mord an Burak ab Mitte April im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss behandelt wird. Wir werden den Untersuchungsausschuss kritisch beobachten und begleiten. Bitte kommt zu den Ausschusssitzungen hier im Berliner Abgeordnetenhaus und zu unseren Kundgebungen davor und stellt mit uns eine kritische Öffentlichkeit her. Gemeinsam werden wir Druck machen und klarstellen, dass es keine Ruhe geben wird, bis der Mörder von Burak zur Verantwortung gezogen wurde und bis aufgeklärt wurde, wieso die Aufklärung so lange auf sich warten lässt. Wer gedenken will, soll aufklären, in Erinnerung an Burak. Kommt am 6. April um 15 Uhr zu unserer Kundgebung zum Gedenkort Burak Bektaş, Rudolstraße, Ecke Möwenweg, gegenüber dem Krankenhaus Neukölln. Não sei como falar, o ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou, o filho de um doutor. Só se for meu modo, meu ponto de vista, não quero nada teu, só peço a justiça se quiser me encontrar. Pode se preparar. Einen der wahrscheinlich unglaublichsten Skandale im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex stellt die Abschiebung von Jamil Ahmadi dar. Jamil Ahmadi wurde von drei Männern rassistisch motiviert zusammengeschlagen in einer Berliner S-Bahn-Station. Einer dieser Männer war ein Berliner Polizist, der inzwischen rechtskräftig verurteilt ist. Und dieser Mann war nicht nur Polizist, er war im Neukölln-Komplex der beauftragte Polizist zur Zusammenarbeit mit Initiativen von Betroffenen rechter Gewalt. Dieser Mann ist bis heute im Amt bzw. noch auf staatlichem Gehalt, während Jamil Ahmadi nach Afghanistan abgeschoben wurde und bis heute kein Rückkehrrecht hat. Gegen Polizeigewalt, und wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen, um Hilfe und Gerechtigkeit für Jamil Ahmadi zu fordern. Im April 2017 wurde der afghanische Geflüchtete Jamil Ahmadi auf einem Berliner S-Bahnhof Opfer eines brutalen und rassistisch motivierten Überfalls. Drei Täter wurden ermittelt. Einer der Täter ist ein Berliner Polizist, Stefan Kollmann, der in Neukölln in der Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus für die Aufklärung der rechtsextremistischen Anschlagsserie verantwortlich war. Dieser Übergriff warf Jamil Ahmadi komplett aus der Bahn. Seit dem Überfall ist Jamil Ahmadi traumatisiert. Er ist psychisch und physisch krank. Im März 2020 begann der Prozess gegen die drei angeklagten Männer. Obwohl Jamil Ahmadi als Zeuge und Nebenkläger Prozessbeteiligter war, wurde er am 11. März 2020 nach zwei Verhandlungstagen mit der Zustimmung des damaligen Innensenators Andreas Geisel nach Afghanistan abgeschoben. Der Prozess selbst wurde kurz darauf aufgrund der Pandemie ausgesetzt. Vor 2 Jahren nun wurden die Täter wegen des rassistischen Überfalls auf Jamil Ahmadi 5 Jahre nach der Tat verurteilt. Das Gericht bestätigte ausdrücklich die rassistische Motivation des Übergriffs. Ein Disziplinarverfahren gegen den Polizisten ist noch anhängig. Der Text ist über ein Jahr alt. Das Disziplinarverfahren gegen den Polizisten in der Berliner Polizei ist immer noch anhängig. Es gab mehrere Initiativen, offene Briefe und Petitionen, um Innensenator Geisel dazu bewegen, die Abschiebung von Jamil Ahmadi rückgängig zu machen, dieses Unrecht wieder gerade zu rücken und Jamil Ahmadi die Rückkehr aus Afghanistan nach Berlin wieder zu ermöglichen. Wir wissen gar nicht, ob Jamil Ahmadi das noch will, nach den Erfahrungen, die er hier in Berlin, in diesem Deutschland gemacht hat. Auch die Nachfolgerin im Amt, der Innensenatorin Frau Spranger, korrigierte die grausame Fehlentscheidung ihres Vorgängers nicht. Jamil Ahmadi ist immer noch in Afghanistan. Soweit wir wissen, geht es ihm nach wie vor schlecht und er braucht dringend kompetente medizinische Behandlung. Und seit der Machtübernahme der Taliban ist in Afghanistan auch deren Willkür und physische Gefahr ausgesetzt. Es ist für uns nicht akzeptabel, dass ein Opfer rassistischer Polizeigewalt, der offensichtlich krank und hilfebedürftig ist, unter solchen Umständen abgeschoben wurde. Vor dem Hintergrund, dass hier ein Berliner Polizist verurteilt wurde, wirft dieser Vorgang ein seltsam düsteres Licht auf die Berliner Behörden und die Berliner Justiz. Wer in Deutschland Opfer von Hasskriminalität wird, von Polizeigewalt, muss ein sofortiges Bleiberecht erhalten. Die Betroffenen im Laufe eines Gerichtsverfahrens gegen ihre Peiniger abzuschieben, schadet der Aufklärung des Vorfalls und lässt die seelischen und körperlichen Wunden außer Acht, die solche Gewalttaten bei den Menschen anrichten, mahnte 2022 Günter Burkhardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl. Deshalb fordern wir immer noch von Frau Innensenatorin Spranger: Jamil Ahmadi muss umgehend die Rückkehr aus Afghanistan nach Berlin ermöglicht werden. Wir verurteilen die Entscheidung des damaligen Senators Geisel, der die Abschiebung von Jamil Ahmadi im März 2020 zu verantworten hat. Und wir verurteilen auch die Untätigkeit von Frau Innensenatorin Spranger. Der Berliner Senat, der Ahmadi als Opfer rassistischer Hasskriminalität nach Afghanistan abgeschoben hat, muss endlich die Verantwortung übernehmen und ihm ein unbegrenztes Bleiberecht erteilen. Alle Opfer rassistischer Gewalt brauchen ein generelles Bleiberecht in Deutschland. Thank you. Polizisten fahren stets zu zweit um dunkle Ecken durch die Nacht. Polizisten müssen wissen, wer bei Nacht was Kriminelles macht. Polizisten wissen, was zu tun ist, denn sie haben Funkverkehr. Polizisten schießen, wenn sie wissen, dass sie müssen, und aus Maschinengegenwehr. Ja, mir ist jetzt gar nicht so die Stimmung nach musikalischen Karlauern, aber diese Unterlegung musste einfach sein, denn genau so sieht's aus. In gut zwei Wochen ist der nächste Untersuchungsausschuss, die nächste Sitzung. Sollte dort was Bahnbrechendes bekannt werden, werde ich das bestimmt auch hier in der Sendung ansagen bzw. berichten, ob Frau Slowik, die Polizeipräsidentin, zumindest zurücktritt für die Vertuschungspolitik ihrer Behörde. Da würde ich jetzt nicht die Luft für anhalten. Gerechtfertigt wäre es auf jeden Fall. Aber es ist ganz klar, dass sich in der Berliner Polizei eine Sorglosigkeit vor öffentlicher Beobachtung breit gemacht hat, die erschreckend ist. Und ich denke, das liegt an uns allen, das zu ändern. Ich möchte noch auf kurz ein anderes Thema zu sprechen kommen, was ich vor zwei Wochen hier in der Sendung hatte. Der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal, ja selber Opfer von schwerer rassistischer Polizeigewalt und seit über 42 Jahren in Haft in den USA in Pennsylvania, der war oder ist sehr schwer krank. Es gab einen Aufruf, sich für seine Gesundheit einzusetzen. Ich habe darüber ausführlich berichtet in der vergangenen Sendung vor zwei Wochen. Es gibt jetzt einen kleinen Zwischenbericht. Einige der Forderungen sind erfüllt worden, zumindest was seine Medikamentierung angeht. Andere Sachen wie seine Ernährung und seine Möglichkeiten, sich zu bewegen, das ist nicht erfüllt worden bis jetzt. Und es ist der dringende Aufruf, nicht nachzulassen, sondern weiterzumachen. Für aktuelle Infos, da sind Behörden dazugekommen und auch die Musterschreiben haben sich geändert. Schaut bitte auf die Seite des bundesweiten Free-Mumia-Netzwerkes, die heißt freiheit-für-mumia.de. Im Internet gibt es keine Umlaute, also für mit UE geschrieben, freiheit-für-mumia.de. Schaut da einfach mal rauf, da bewegt sich was und das Engagement von vielen Leuten, sich dort bei den Behörden zu melden, hat zumindest schon konkrete Verbesserungen für den gefangenen Radiojournalisten erreichen können. Ich verabschiede mich, macht's gut, wir hören uns Anfang nächsten Monats wieder hier bei Radioaktiv. Ansonsten bleibt dran bei den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das ist ein Jingle aus den 90er Jahren, den er am Todestrakt aufgenommen hat. Und wenn er dann endlich frei ist und nach Berlin kommen kann, dann nehmen wir einen neuen Jingle mit ihm auf. Bis dahin hört ihr den. Macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin.